Ja, schönen guten Tag. Hallo Bruder. Das war Cubicolor vom neuen Album. Das Intro war das. Genau. Und ich dachte, ich mache jetzt hier mal so eine Radiosendung für dich und erzähle dir, was hier so los ist. Mir geht's gut. Ich kann mich gerade nicht beklagen. Habe jetzt schon seit ein paar Tagen frei, zumindest keine Nachtdienste, das ist ja schon mal ganz toll. Und ja, muss dann nur noch nächste Woche 2 Nächte arbeiten. Und am Freitag, den 21., fliegen ich und Sanna dann nach Mallorca für 8 Tage. Genau, da freuen wir uns sehr drauf. Es sind zurzeit 26 Grad mittags. Auf Mallorca und auch da die Wassertemperatur ist noch sehr angenehm. Und ja, wir freuen uns einfach beide darauf, nochmal hier dem Herbst zu entfliehen, bevor ja auch der Winter kommt und schön zu wandern und uns ein bisschen die Sonne auf die Haut scheinen zu lassen. Genau, Sanna hat ihr Examen bestanden und hat jetzt einen Monat lang noch frei, bevor das praktische Jahr beginnt. Und deswegen haben wir gedacht, wir verreisen noch einmal. Und deswegen geht es mir gerade sehr gut, weil ich Vorfreude habe auf den Urlaub. Genau, das erstmal dazu. Dann komme ich hier zu einem zweiten Lied. Und zwar möchte ich jetzt gerne von American Football vom neuen Album I've Been So Lost for So Long spielen. Und das tue ich auch. Been so every street's a dead end, every sign points behind me. If you need me, don't, you can't trust a man. Thank you. This is me. So, jetzt kann ich auch wieder normal reden. Ich dachte gerade zur Einleitung, flüstere ich erstmal ein bisschen. Was gibt es sonst noch so Neues? Ja, wie ich ja gerade schon erzählt habe, ich arbeite immer noch in der Sozialpsychiatrie, meistens mit den Nachtschichten, habe da auch viele Überstunden. Und hatte auch im letzten Monat viel zu viel gearbeitet. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich kurz vorm Burnout war, aber ich hatte halt 40 Überstunden. Knapp, waren sogar schon fast 50 Überstunden, weil es vor einem Monat davor auch noch kam. Und es war einfach zu viel, weil alle Urlaub hatten und krank waren und so weiter. Und das war alles ein bisschen scheiße, weil mir dann auch gesagt wurde, ja, du darfst, ich darf keinen Urlaub nehmen, aber ich habe halt noch 20 Tage Urlaub und die darf ich nicht mit rübernehmen ins nächste Jahr. Aber es wurde mir halt gesagt, du kannst nicht am Stück nehmen, sondern kannst ja so auf die Tage immer verteilen. Alles ein bisschen bescheuert. egal. Genau, ansonsten, ich war ja in Berlin, wir waren in Berlin, Sanna und ich, Berlin-Marathon. Ich bin jetzt doch mitgelaufen. Berlin an sich war wieder sehr schön. Wir sind wieder da in der Hausburg untergekommen bei Freunden von mir. Und der Danny hatte uns dann für Freitag für die Blue Man Show, dort arbeitet er halt Freikarten geholt. Habe ich mir die Blue Man Show mit Sanna angeguckt. Fand ich sehr cool. Und dann am Sonntag war halt der Marathon. Und ich hatte jetzt ja nicht so viel dafür oder eigentlich gar nicht dafür trainiert bin halt einfach mal mitgelaufen, habe dann eine Zeit von 5,5 Stunden auch gebraucht, also auch schlechter als in Barcelona, aber da war ich ja auch trainiert. Das war ja ein super Erlebnis irgendwie, also das, ich muss jetzt auch auf jeden Fall nicht nochmal einen Marathon laufen, so, das hatte ich ja auch schon vorher gesagt, aber da ich den Berlin-Marathon jetzt schon bezahlt hatte und auch dachte, komm, das ist nochmal einfach ein Großevent oder einer der weltweiten Marathone, die man nochmal mitlaufen kann, war das einfach auch ganz toll für mich Wahnsinnsstimmung, es waren ja insgesamt 47 oder 44.000 Läufer, mit denen ich da zusammen gestartet bin einfach Wahnsinn mit der ganzen Musik und so und ganz witzig auch mit den Asiaten, die da halt mit ihren Kameras da mitgelaufen sind und dann immer stehen geblieben sind und die Musiker gefilmt haben oder sich selber Selfies dann gemacht haben und so, also denen es wirklich überhaupt gar nicht um, eine gute Zeit ging oder so, also eine gute Laufzeit, sondern halt um eine gute Zeit, ja. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und mich hat es natürlich dann trotzdem fertig gemacht danach, also mein Körper war oder mein Immunsystem war im Arsch, dass ich danach dann irgendwie wieder 3-4 Tage einfach krank war, schlapp war und so, Aber das kannte ich ja schon von anderen längeren Läufen. Und es scheint auch eine normale Reaktion vom Körper zu sein, wenn man jetzt halt, sage ich mal, nicht wirklich auf dem Marathon immer wieder trainiert. Das war dann natürlich nicht so schön, aber ja, ansonsten toll, tolles Erlebnis. Und Knie hat keine Probleme gemacht, war alles klasse. Und ich kann jetzt damit abschließen und kann sagen, ich habe mal ein, oder ich habe jetzt Marathons, bin Marathon gelaufen, genau. Ja, das dazu. Als nächstes möchte ich dann jetzt hier von Christian Löffler Wilderness spielen. Was gibt es sonst noch zu berichten? Ganz cool war auch noch, dass ich mit Sanna im Horrorlabyrinth war. Horror-Mais-Labyrinth hier in der Nähe von Kiel. Geile Geschichte. Bin noch nie, sag ich mal, oder wer ist das auch schon, schreiend vor einem Mann mit Maske und Kettensäge davongerannt. Das war schon auf jeden Fall ziemlich cool. Es war irgendwie so 1,5 Stunden, war halt extra so ein bisschen ja, horrormäßig gemacht. Tagsüber ist es halt so für Kinder und abends dann Horrormeister-Labyrinth mit so kleinen Stationen, wenn man da durchgeht, die eine Geschichte erzählen, wo immer wieder so Schauspieler sind. Ja, genau. Und das war auf jeden Fall ziemlich cool. Genau. Blair Witch haben wir geguckt. den neuen geht so. Wenn man den alten kennt, dann braucht man den auf jeden Fall nicht gucken. Ist ja oftmals so mit Remakes oder Neuauflagen. Nee, genau. Und ansonsten kann ich gar nicht so viel weiteres erzählen hier. Daniel habe ich jetzt auch schon länger nicht gesehen. Der hat ja gestern nochmal gefeiert. Wir waren da zu Daniels Geburtstag waren wir halt da. Das letzte Mal, aber auch nur für ein Stündchen, weil es mir da noch nicht so gut ging. Da war ich irgendwie noch so angeschlagen und die hatten ja auch alle Keuchhusten und diesen ganzen Kram. Und ja, gestern hatten die auch nochmal gefeiert. Da hatten wir aber keine Lust dahin, weil ich dachte irgendwie, naja, was, dann sitzt man da doch wieder. Daniel hat ja dann doch keine Zeit und Lea Hanna auch nicht. Und wenn da auch noch andere Leute sind, dann sitzt man da doch wieder bloß rum. Und naja, genau, das ist Quatsch. Manne versuche ich zu erreichen, weil ich mich mit dem gerne am Dienstag mal treffen will. Genau, der erzählt ja immer sehr freudig von seinem Rentnerleben, dass es ihm so gut geht und alles ist so toll. Wo ich dann immer gleich so misstrauisch werde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ist klar, kann ja sein, oder ist ja schön auch und so, aber ich denke dann immer so, ist alles so toll und alles so, es geht ihm so gut und so super, hoffentlich sagt er das jetzt nicht nur so, weil er ja als Vater seinen Kindern auch nicht gerne sagen möchte, dass es ihm nicht gut geht. Ja. Witzig, was er denn auch, ich glaube, das erste Mal, als wir dann telefoniert haben, nachdem er in die Rente gegangen ist, da meinte er dann auch irgendwie schon nach 20 Minuten oder so, ja, Mensch, ja, und ich schnack jetzt ja immer die ganze Zeit so viel und ich will ja gar nicht so viel labern und so, keine Ahnung, und ja, ich höre jetzt auch gleich auf, aber ich habe ja hier so viel Zeit und so, wo ich dachte, wir telefonieren sonst auch 45 Minuten oder was, also das ist jetzt irgendwie kein Unterschied zu früher und du musst dich nicht dafür entschuldigen, dass du jetzt irgendwie so viel erzählen willst oder so. Naja, genau. Ja, das ist das. Ich könnte dir noch erzählen, dass ich zur Hautkrebsvorsorge war gestern, endlich mal wieder nach 6 Jahren. 45 Minuten gewartet habe für 3 Minuten angucken und er dann auch jetzt irgendwie 2 rausschneiden will, bei denen er meinte, die könnten auffällig sein. Wahrscheinlich ist es Geldmache, keine Ahnung. Aber das erzähle ich jetzt mal nicht, weil das ist ja auch ein bisschen langweilig. Genau, ansonsten hoffe ich einfach, dass es dir gut geht und Britta natürlich auch und Frau Müller auch. Wir überlegen uns, Meerschweinchen zu holen. Wissen wir noch nicht, genau. Ja, und ansonsten natürlich, dass du viel Spaß hattest, auch jetzt im Studio. Und ich würde mich auch freuen, auf jeden Fall von dir mal wieder was zu hören. Abschließen möchte ich gerne mit einem neuen Lied von Mr. Oizo und zwar Your Liver. Bis bald. Your liver, and I'll give you my heart.